Katharina Iwanowna warf dasselbe große grüne Umlegetuch aus Drapdedam über den Kopf, das der verstorbene Marmeladow in seiner Erzählung erwähnt hatte, drängte sich durch die wüste und betrunkene Menge der Mieter, die noch immer das Zimmer füllte, und lief keuchend und unter Tränen auf die Straße hinaus, mit dem unbestimmten Ziel, irgendwo sofort, unverzüglich und um jeden Preis die geforderte Gerechtigkeit zu finden. Poletschka zog sich voller Angst mit den Kindern in eine Ecke zurück. Sie umschlangen selbst am ganzen Körper zitternd die beiden Kleinen und begann die Rückkehr der Mutter zu erwarten. Amalia Iwanowna lief aufgeregt im Zimmer umher, kreischte, klagte, schleuderte alles, was ihr in den Weg kam, auf den Fußboden und tobte wie wild. Die Mieter schrien durcheinander, einige besprachen das Geschehene, wie sie es verstanden, andere zankten sich und schimpften, einige wieder stimmten ein Lied an. »Jetzt ist es auch für mich Zeit zu gehen«, dachte Raskolnikow. »Nun, Sofja Semjonowna, nun wollen wir sehen, was Sie jetzt sagen werden.« Und er machte sich auf den Weg zu Sonjas Wohnung. Raskolnikow war ein tüchtiger und mutiger Fürsprecher Sonjas gegen Luschin gewesen, obgleich so viel Angst und eigenes Leid auf seiner Seele lasteten. Da er aber an diesem Vormittag schon so stark gelitten hatte, war er gewissermaßen froh, seine Eindrücke, die ihm unerträglich wurden, durch andere zu verdrängen, ganz abgesehen davon, wie viel in seinem Bestreben, für Sonja einzutreten, Persönlichstes mitsprach und inwieweit sein Herz daran beteiligt war. Außerdem ging ihm das bevorstehende Zusammentreffen mit Sonja nicht aus dem Sinn und beunruhigte ihn in manchen Augenblicken furchtbar. Er musste ihr sagen, wer Lisaveta erschlagen hatte, fühlte die schreckliche Qual im Voraus und wehrte sich dagegen mit aller Kraft. Als er die Wohnung Katharina Iwanownas verließ und ausrief, »Nun, Sofja Semjonowna, nun wollen wir sehen, was Sie jetzt sagen werden«, da befand er sich offenbar noch in einem sozusagen äußerlich erregten Zustand der Munterkeit und Kampflust, der Freude über den soeben errungenen Sieg über Luschin. Aber das hielt nicht lange an. Als er die Wohnung von Kapanaumow erreichte, empfand er eine plötzliche Kraftlosigkeit und Furcht. Er blieb in Gedanken vor der Tür stehen und stellte sich die sonderbare Frage, »Muss ich denn sagen, wer Lisaveta erschlagen hat?« Die Frage war sonderbar, denn er fühlte doch zugleich und wieder ganz plötzlich, dass es gesagt werden musste, und zwar unbedingt jetzt gleich und ohne den geringsten Aufschub.